1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind wieder da und ihr auch, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Abend und heute Nacht freie Runde, eine offene Talk Radio Show. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Britta. Britta ist 48. Guten Morgen, Britta. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Um was geht's? Weswegen hast du angerufen, Britta? Ja, ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und das ist jetzt im Endstadium. Seit 3 Wochen weiß ich, dass da nichts mehr zu machen geht. Ja. Man kann mich nur schmerzbegleitend jetzt noch, schmerzmindernd begleiten. Und die Erwartungen sind circa noch 12 Wochen, also 3 Monate. 3 Monate, das hat man dir alles so knallhart gesagt. Hat man mir knallhart gesagt und ich bin auch darüber froh, dass man da nichts verschönigt hat, sondern dass man da wirklich mit den Karten auf den Tisch gelegt hat. Wie geht es dir heute? Im Moment habe ich ein bisschen Schmerzen. Wo hast du Schmerzen? Mit der ganzen Bauchgegend. Ja. Denn auch der Körper ist jetzt mit Metastasen. Bitte? Der Körper? Der ganze Körper ist mit Metastasen voll. Ja. Und habe im Moment auch Morphinpflaster drauf. Ja. Und man hat ihm jetzt auch vor 3 Wochen schon eine Morphinpumpe gesetzt, sodass man dann im Endstadium dann in der letzten Zeit, weil es sehr schmerzhaft wird, hat man mir auch gesagt, dann Morphin in verstärkter Dosis geben kann. Dass man das dann direkt in den Körper reinpumpen kann. Richtig. Morphin. Lebst du alleine? Nein, ich habe einen Mann. Ja. Der ist aber zurzeit auf Nachtschicht. Ja. Hast du auch Kinder? Nein, leider nicht. Nein. Jetzt hast du das für 3 Wochen so erfahren. Wie lange hast du die Erkrankung schon? 2 Jahre. Gab es da Operationen, Chemotherapien? Ja, da hat man operiert. Da habe ich schon mal 2 Chemos hinter mir. Auch Bestrahlung. Und jetzt sollte ich nochmal eine Chemo bekommen. Bin wieder in die Klinik und da hat man gesagt, nee, wir machen im Moment keine. Wir gucken nochmal, wie der Stand der Dinge ist. Mit Computertomographie und allem, was dazu gehört. Und dann kam der Arzt schon mit dem Gesicht und sagte, tut mir persönlich leid, wir können hier wirklich nichts mehr machen, gucken wir so und so sieht's aus. Das sind Befunde und also, hier geht wirklich nichts mehr. Es bleibt dann nur noch die Schmerztherapie übrig. Richtig. Als dieser Arzt dir das so gesagt hat, das war ja das endgültige Urteil, was hast du da empfunden? Ich bin erstmal in ein Loch gefallen. Weil denn damit habe ich nicht gerechnet. Weil du hattest schon eine Hoffnung gehabt. Die hatte ich gehabt, auf jeden Fall. Sonst hätte ich ja auch von vornherein gesagt, okay, wenn ich keine Hoffnung gehabt hätte, okay, ich lasse das alles. Deswegen bin ich hier rein, weil ich Hoffnung auch hatte. Ja. Nur sind 3 Wochen vergangen. Wie ist dein seelischer Zustand heute? Es geht halbwegs, sag ich mal so. Ich bin zwar in der Klinik dann in ein Loch gefallen, hatte aber immer irgendwo auch noch im Hinterkopf, es kann auch anders ausgehen. Das hast du jetzt nicht mehr, oder? Frage ich dich. Bitte? Ich frage dich, hast du jetzt immer noch die Hoffnung, dass es irgendwie vielleicht noch anders? Nee. Die Hoffnung habe ich nicht mehr, dass es sich noch zum Guten wendet. Das habe ich nicht mehr. Ich habe aber eine Patientenverfügung auch gemacht, damals gleich vor 2 Jahren, wo ich auch gesagt habe, ich möchte keine lebenserhaltenden Maßnahmen haben, wenn es soweit ist. Ja. Ich habe auch, ich bin kirchlich, evangelisch. Ich habe da auch einen Pfarrer, der mich begleitet hat, was mir persönlich auch sehr, sehr geholfen hat bis jetzt. Und der hat auch in den letzten 3 Wochen sich ganz orientiert mitgekümmert um uns beide. Auch, obwohl mein Mann noch nicht so weiß, dass es so krass steht. Ach, dein Mann weiß das noch nicht? Echt? Nein, man hat ihm jetzt angeboten, dass man mit ihm spricht. Wer hat das angeboten? Die Ärzte. Ja. In der Klinik und auch unser Gemeindefahrer. Und da habe ich gesagt, nein, bitte nicht. Ich möchte es ihm persönlich sagen. Und heute Nachmittag ist meine ganze Familie zusammen, sprich die Eltern, sprich meine Geschwister noch mit dir. Und dann will ich ihnen das in dieser Runde in der Familie sagen. Ach so, heute, also morgen quasi, an dem kommenden, jetzt an dem kommenden Tag. Na, wir haben ja heute schon 19. Ja, ja, klar, ich sage immer so morgen, für mich ist das immer noch. Also jetzt für den jetzt kommenden Tag kommt die Familie zusammen und da wirst du alles dann sagen. Dann werde ich mit ihm darüber sprechen, wie der letzte Stand der Dinge ist und wie es aussieht. Also da ist dann die Familie und er, und dann wirst du allen sagen, wie der Stand der Dinge ist. Ja. Wäre es nicht, ich frage mal so, ich weiß nicht, wie das in eurem Verhältnis ist, wäre es nicht vielleicht schöner, wenn du es ihm zuerst mal unter vier Augen sagen würdest? Habe ich auch überlegt, aber dann dachte ich, nee, wenn dann gleich komplett die ganze Familie, weil es kostet mir irgendwie wieder Kraft, dann alles doppelt und dreifach dann zu tun. Aber ich verstehe. Ja. Hast du Angst vor dem Auftritt heute Nachmittag? Panik. Das glaube ich. Wie viele Leute kommen denn da? Das sind meine zwei Brüder, meine Eltern und er. Mhm. Und keiner von denen weiß, wie ernst es ist jetzt? Nein. Alle denken, es könnte vielleicht doch noch irgendwie sich... Richtig. Und ich will heute Ihnen sagen, ich habe nämlich heute auch Geburtstag und da kommen sie zum Kaffee und da habe ich gesagt, okay, ich mache es an dem Rahmen. Ach, du hast heute Geburtstag? Mhm. Dann möchte ich dir sehr herzlich gratulieren zu deinem Geburtstag. Ja, danke. Dankeschön. Es ist natürlich ein sehr trauriger Anlass, den Geburtstag so zu nutzen. Ja, sicher, aber anders habe ich keine Möglichkeit, dass ich sie komplett zusammenbekomme. Sag mal, Britta, du sagst, du hast Panik davor. Ja. Erklär mir das mal genauer. Warum hast du davor Panik? Ja, weil ich nicht weiß, wie die Reaktionen jetzt bei dem Einzelnen aussehen werden und wie ich diesen auffangen kann im Notfall. Wie du die auffangen kannst. Ja. Also geht es gar nicht darum, dass du für dich deine Realität dir nochmal vor Augen führst. Die kennst du schon, sondern die kenn ich, genau. Die kennst du. Damit kommst du allmählich ins Klare. Kann ich das so sagen? Ja. Ja. Du hast einfach Angst um die Psyche der anderen. Ja. Und dass du bist eigentlich die kranke Person, dass du dann noch dahin gehen musst und auffangen musst und helfen musst und Kraft spenden sollst. Richtig. Ich verstehe. Ja, das sollte wieder mal ein Appell sein an alle Angehörigen von Schwerkranken, dass man sich verdammt nochmal zusammenreißen sollte und nicht vor einem Schwerkranken dann in zusammenbricht und in Tränen ausbricht. Das kann man machen, wenn man hinterher alleine ist. Mhm. Du siehst auch. Mhm. Ja. Und aber insofern kann ich dich gut verstehen, dass du sagst, ich will es einmal auf einen Schlag haben, sonst habe ich das jedes Mal, die gleiche Reaktion. Ist denn dein Mann eher jemand, der so ein bisschen weich ist und auch nicht so gut einstecken kann und umgehen kann? Richtig, richtig. Also bist du in eurer Beziehung eigentlich der stärkere Part? Ich bin immer, so, sagt man so, habe ich schon den Spitznamen, der Kampfzwerg. Der Kampfzwerg. Ja. Ja, weil ich auch nicht gerade von der Größe her die Größte bin. Habe ich mir gerade schon gedacht, wie groß bist du denn? Ich bin 1,48. Ah ja, da bist du wirklich ein Kampfzwerg. Und ich eigentlich von Kindheit an immer gekämpft habe um meine Ziele. Mann. Britta, wie machst du das heute Nachmittag? Wenn man zum Geburtstag kommt, kenne ich das so, dann macht man Kaffee und Kuchen und sitzt am Tisch zusammen. Willst du erstmal, dass die Kaffee und Kuchen essen und trinken und sagst es dann oder sagst es währenddessen oder wie soll ich das? Ich würde es währenddessen sagen. Währenddessen. Dann ist natürlich mit Kuchen essen ist nichts mehr. Ich würde es währenddessen sagen. Ich würde es an deiner Stelle auch so schnell wie möglich, dann hast du es hinter dir. Richtig. Sonst ist es für dich ja auch ein ganz schrecklicher Nachmittag, wenn du das noch eine Stunde oder zwei Stunden vor dir herschiebst. Nee, ich will es nicht noch länger rausschieben und vor mir herschieben unbedingt. Ich will es dann gleich währenddessen machen. Mhm. Und dann ist die Sache raus und dann muss man gucken, was hier passiert. Mhm. Mhm. Ja. Und dann hat mir auch seitens der Ärzte angeboten, dass die letzten zwei Wochen dann, weil die wirklich dann sehr hart werden, hat man mir auch gleich gesagt, dass ich die auch nicht zu Hause verbringen sollte, sondern im Hospiz. Ja. Dass ich da für die letzten Tage, zwei Wochen ins Hospiz gehen soll. Ja. Ich versuche mich so gerade in dich hinein zu versetzen. Du hast eine tödlich endende Erkrankung. Du weißt, dass du wahrscheinlich in 3 Monaten nicht mehr auf der Welt bist. Ja. Wenn dir das so ganz klar durch den Kopf geht, was für ein Gefühl verursacht das? Auch Angst. Du sagst auch Angst. Was noch? Ja, Angst vor die letzten Tage, vor den letzten Wochen, vor diesen Schmerzen. Vor den Schmerzen. Du sagst auch Angst. Heißt das, dass auch Erleichterung irgendwie dabei ist? Weil ich jetzt, ja, auch, das muss ich auch ehrlich sagen, auch als Erleichterung. Weil ich weiß, woran ich jetzt bin. Es geht nicht so wie zwischendurch immer, naja, es kann sich noch bessern, es muss sich nicht bessern, dieses Hin und Her, dieses zwischendrin, wo man da gesteckt hat, dass diese Unsicherheit ist weg. Ich weiß jetzt, woran ich bin, ich kann mich darauf einstellen. Verstehe. Und mich darauf konzentrieren. Vielleicht wäre es auch gut, Britta, wenn du, bevor du in ein Hospiz gehst, in eine Palliativstation dich einweisen lässt. Gibt es hier leider nicht. Gibt es leider nicht. Nein. Weil du natürlich da optimalst zur Schmerzbehandlung eingestellt wirst. Aber es hatte man nie gesagt, es wäre in dem Hospiz möglich. Ah ja, okay, dann wird das auch so sein. Aus dem Grund hätte man mir diesen Tipp gegeben, diese Empfehlung. Du kannst ja vielleicht auch irgendwas überlegen heute Nachmittag, wenn du das gesagt hast, dass du denen sagst, nun brecht mal bitte nicht alle in Tränen aus, damit helft ihr mir auch nicht weiter. Da müssen jetzt alle durch und ich habe für mich das schon realisiert und ich erwarte das von euch jetzt auch. Ich würde also vielleicht sogar ein bisschen streng sogar an die Leute rangehen, damit die kapieren, dass die dich nicht noch belasten dürfen durch ihre Emotionen. Der Tipp ist gut. Ja, fällt mir gerade so ein. Ich würde es, glaube ich, so machen. Dass du denen schon so ein bisschen vorgibst, wie die jetzt sich verhalten sollen. Ja, das ist gut. Was meinst du, neben deinem Mann, wen wird es noch am heftigsten treffen? Ich denke mal meinen jüngeren Bruder. Weil ihr ein enges Verhältnis miteinander habt? Ja. Weil wohnt auch noch hier, wo wir wohnen, in dem gleichen Ort. Und der andere ist leider etwas weiter weggezogen. Und da haben wir nicht so enge Verhältnisse mehr, wie es mal war. Ah, ja. Und von daher. Jetzt hast du, wie gesagt, die drei oder hoffentlich noch ein paar mehr Monate. Wie willst du diese Zeit nutzen? Was möchtest du noch tun? Ja, Pläne, riesengroße, keine mehr in dem Sinne. Ich versuche jeden Tag zu leben, so gut es geht. Habe auch liebe Freunde, die hier nicht allzu weit weg einen Reiterhof fahren, wo ich dann auch, wenn es mit Musik mit reiten kann. Ach so, das ist dein Hobby. Ja, die sind was Tolles, die Pferde. Ja, sehr gut. Und wenn es kräftemäßig halt nicht so geht, okay, komm doch mit raus, wir gehen noch eine Runde im Gelände reiten, dann wird halt an mein Pferd noch ein Führstrick rangemacht und wenn ich dann nicht mehr kann, wird der Führstrick genommen, dann wäre ich halt. Verstehe. Also das Pferd ist schon eine tolle Sache. Das Pferd gibt dir noch viel Lebensfreude jetzt. Ja. Und was mein Wunsch noch wäre, einmal nochmal an die Ostsee hoch. Wie weit wohnst du entfernt von der Ostsee? Na, 5 Stunden. Oh, das ist weit. Ja. Könntest du denn so eine Fahrt durchstehen? Nee. Das wird nicht mehr. Leider. Also muss man sich konzentrieren auf das Pferd. Was ja eigentlich noch besser ist als die Ostsee, wahrscheinlich. Nee, die sind schon was Tolles, die Pferde. Und da habe ich auch Freude dran. Liebe Britta, ich wünsche dir noch, dass du noch viele, viele Stunden und Tage mit deinen Pferden verbringen kannst. Dankeschön. Und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass du das heute Nachmittag gut über die Bühne kriegst. Sei ruhig ein bisschen streng mit deinen Leuten. Das werde ich machen. Das darf man, finde ich. Danke. Bist sehr tapfer. Ich danke. Ja, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Dankeschön. Und ich auch an das ganze Team zurück. Dankeschön, Britta. Auf Wiederhören. Vor allem euch allen Gesundheit. Schön, das ist das Wichtigste. Da hast du recht. Schön, dass du angerufen hast. Schön. Ja, danke. Tschüss, Britta. Ciao. Auf Wiederhören. Hier ist Matthias. Matthias ist 20. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Matthias. Hallo. So. Oh, das ist so cool. Ich bin voll aufgeregt. Über was reden wir beide denn? Wir reden darüber, also ich wohne in Göttingen. Ja. Ich bin hier Student und so gegen 9 Uhr abends wurde hier uns gesagt, dass auf dem Schützenplatz eine Fliegerbombe gefunden wurde. In Göttingen? Ja, in Göttingen, eine Fliegerbombe. Unglaublich. Und also ich wollte es echt erst gar nicht glauben und da ist die Polizei mit Bullis vorgefahren, haben mit Megafon das so durchgesagt, dass wir bitte unsere Wohnungen alle verlassen sollen. Da kamen Polizeihubschrauber und so. Ja, dann haben wir halt unsere 7 Sachen zusammengeschmissen, so meine WG-Mitbewohnerin und ich wohnen in der WG. Mhm. Sie ist der totale Fan von dir, sie findet das so cool. Sie sitzt gerade neben mir. Wie heißt sie denn? Sie heißt Ira. Ira? Ira, ja. Ira. Hallo Ira. Ira, wir haben gerade nur ein Handy laufen. Ach so. Wir sitzen hier ganz nah beieinander, damit wir dich hören. Ich verstehe, ich grüße mal ganz herzlich Ira. Ja, Ira, ich soll dich von Domi eingrüßen. Sie freut sich gerade total, aber sie ist schüchtern. Naja, okay. Naja, dann wurden wir halt, die Stadt Göttingen hat dann den Nahverkehr hier, die Busse organisiert, so Sonderbusse. Mhm. Und wir wurden dann halt mit Bussen in verschiedene Turnhallen gefahren, überall. Also jetzt in unserer Turnhalle waren so um die 75 Leute. Hier waren so ganz viele Sanitäter. Was glaubst du denn, wie viel insgesamt da evakuiert worden insgesamt, sind? Insgesamt, das war, das kann ich schlecht schätzen. Also der Schützenplatz liegt wirklich sehr nah am Wohngebiet und ich habe gehört, so im Umkreis von 2 Kilometern. Also das sind wirklich unglaublich viele Menschen. Ja, das sind wirklich viele Leute da. Weil das sind auch Mehrfamilienhäuser und da ist einiges wahrscheinlich los gewesen. Also ganz Göttingen stand auch Kopf, überall war Polizei und... Wie kam das denn, dass die heute Abend entdeckt haben? Aber das weiß ich nicht. Ich kann mir das schlecht erklären. Wenn die das gewusst hätten, hätten die das sicherlich nicht erst so spät gemacht. Also das hat auf mich so den Eindruck gemacht, dass das so sehr notfallmäßig organisiert war. Ja, vielleicht waren das irgendwelche Bauarbeiten und die sind zufällig drauf gestoßen. Ja, genau. Irgendwie sollen die das wohl beim... Ich habe gehört beim Baggern, aber wer baggert bitte um 9 Uhr abends? Man weiß es nicht, wenn irgendwas Dringendes ist. So, das war um 9 Uhr. Ist das Ding denn jetzt entschärft? Ja, also ich glaube, es müsste inzwischen entschärft sein, weil die Turnhalle sich langsam lichtet und man würde ja die Leute nicht wieder zurück in die Wohnung lassen. Ja, genau. Ja. Also ich hoffe, es ist gut gegangen. Ich hoffe, meine Wohnung ist jetzt nicht irgendwie kaputt. Nein, das wird schon nicht sein. Dann hätte man... Nein, das glaube ich nicht. Solche Fälle gibt es in Köln auch immer wieder mal. Ja. Toi, toi, toi. Ich glaube, bisher ist das alles immer gut gegangen, weil es da sehr, sehr professionelle, tolle Fachleute gibt, die das machen. Ja, es war auf jeden Fall... Es wirkte sehr professionell. Also ging auch sehr schnell. Aber ich finde das ja auch immer absolut irre. Der Krieg ist so lange vorbei und trotzdem überall in unseren Städten sind noch Bomben. Vor allen Dingen in Göttingen, damit hätte ich überhaupt gar nicht gerechnet. Ja, ich weiß gar nicht, wie es im Krieg in Göttingen war, ob Göttingen auch sehr bombardiert worden ist. Nee, eben nicht. Nee, also, es war auf jeden Fall nicht so wie Dresden oder so. Es wurde auf jeden Fall nicht so hart bombardiert, dass man davon jetzt immer hört. Ja. Aber ich denke mal, in jeder Stadt ist irgendwo mal eine Bombe runtergekommen. War ja Krieg. Ja. Aber das hat mich echt heute Abend ziemlich geschockt. Man sitzt dann so und man geht bald schlafen und dann muss man halt die Wohnung verlassen über die Polizei und so. Das war echt krass. Aber das Wichtigste ist ja, dass ihr dann wahrscheinlich nachher in die Wohnung zurückkommt. Ja, ich denke mal, wir werden bald auch zurückkommen. Also wir müssen jetzt gucken, ob jetzt noch Busse fahren, das weiß ich gar nicht. Ansonsten müssen wir... Also Ira sagt mir gerade, es fahren noch Busse. Na wunderbar. Das heißt, wir müssen nicht gut. Da sind wir beruhigt, dass in Göttingen alles gut gegangen ist. Du, Domian, ich habe noch mal eine Bitte, weil wir sind wirklich Fans von deiner Show. Wir gucken das wirklich ganz oft an in unserer WG und wir wünschen uns nichts mehr als ein Autogramm von dir für unsere Küche. Das wäre so cool, wirklich. Mensch, also den Wunsch erfülle ich euch nur wirklich sehr gerne. Ja, das ist so cool. Dafür musst du auflegen und du wirst dann von meinen Leuten nochmal zurückgerufen wegen der Anschrift. Ja. Und ich freue mich, dass ich dich kennengelernt habe und Ira grüßt so herzlich von mir. Und, ja, Ira freut mich total. Von dieser Seite aus schöne Grüße nach Göttingen und gut, dass alles gut gegangen ist. Es ist auf jeden Fall alles gut gegangen. Die Sanitäter haben das hier ganz gut gelöst. Was studierst du eigentlich, Matthias? Ich studiere Jura. Ah. Ja. Sehr gut. Matthias, alles Gute. Schöne Grüße nach Göttingen. Ja, cool. Danke dir auch. Tschüss. Schönen Abend noch. Ja, ciao. 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Thorsten, 31, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Thorsten. Um was geht's bei dir? Tja, bei mir geht's um Folgendes. Ich bin seit 7 Jahren mit einer Frau zusammen und wir haben einen 2,5-jährigen Sohn. 2,5? Ja, und seit knapp 3 Jahren verlobt. Und ich wollte mich eigentlich schon seit ein paar Jahren von ihr trennen. Dann kamen Krankheiten bei ihr, Depressionen und... Seit ein paar Jahren schon? Und das Kind ist 2,5? Richtig. Und das ist halt mal so ein Auf und Ab mit Depressionen halt, ne? Mal so, je nachdem. Ja, ist sie in Behandlung? Bitte? Ist sie in Behandlung? Momentan nicht. Nein. Momentan geht es, was das angeht, ja. Jedenfalls war halt durch diese ganzen Umstände, Gewichtszunahme und die Persönlichkeit von ihr hat sich halt auch irgendwo verändert, ne? Und dann wollte ich halt auch nicht mal eben gehen. Man hängt ja irgendwo auch aneinander und ich hatte auch das Gefühl, ich würde sie im Stich lassen. Und also die Problematik ist, dass du mit einer Frau zusammen bist, eigentlich aus Mitleid nur noch. Kann man das so sagen? Das war damals so, auf jeden Fall. Wir haben fast gar nicht miteinander mehr geschlafen, vor ein paar Jahren, und auf einmal war sie dann schwanger. Und was würdest du heute sagen? Weswegen bist du heute mit ihr noch zusammen? Wegen dem Kind. Bitte? Nur noch wegen meinem Sohn. Wegen des Sohns. Weil keine Liebe mehr da? Nein. Nix. Ich hab sie gern, ja, lieb haben, aber das ist keine Liebe auf keinen Fall. Aber du bist unglücklich. Ich bin super unglücklich, weil ich weiß, wenn ich gehe, ich habe es in allen Varianten versucht, ihr zu helfen, was zu ändern. Und ich habe also von Freunden, die ich mit dazu geholt habe, die mit ihr gesprochen haben. Ich habe ihr gesagt, komm, wir gehen zur Paartherapie oder was auch immer. Lehnt alles ab. Oder wenn sie was annimmt, dann sagt sie, ja, ich ändere was. Das sind alles immer nur so Sachen. Die macht sie ein paar Wochen. Hat sie dir irgendwas gedroht, wenn du sie verlässt, dann passiert? Was hat sie gedroht? Dann ist unklar, ich würde mein Kind nie wiedersehen. Sie wird alles dafür unternehmen, dass ich mein Kind nie wiedersehen. Jetzt kommt dann dazu, dass ich jetzt beim Sport vor drei Monaten eine Frau kennengelernt habe. Mit der seit zwei Monaten zusammen. Ach so, das heißt, du hast eine heimliche Affäre. Genau. Verliebt? Ja, bin ich auch. Und eigentlich wärst du am liebsten richtig mit der Frau zusammen, offiziell? Natürlich. Ja. Das ist eine Zwickmühle und Dilemma, Thorsten. Ich weiß nicht. Immer ein und aus. Und auf der einen Seite fühle ich mich super scheiße, dass ich so einen Mist mache. Ja, aber der Mist, den du da machst, ist ja auch verständlich. Den kann man ja gut verstehen. Du sitzt ja im Gefängnis. Und du wirst ja erpresst von deiner Freundin. So muss man es klar sagen. Ich weiß, ich kann nur eins sagen, dass das Liebste auf der Welt für mich, das ist mein Sohn. Und ich will für meinen Sohn alles tun und alles geben. Mhm. Und ich ertrage diesen Gedanken nicht, dass ich meinen Sohn nicht jeden Tag um mich haben kann. Mhm. Das ist vielleicht egoistisch, aber ich will auch für ihn da sein und ich will bei ihm sein. Mhm. Also jeden Tag wirst du ihn wahrscheinlich nicht um dich haben, wenn ihr euch trennt. Da musst du dann um dein Recht kämpfen. Die Rechte der Väter, die sind ja nur gestärkt worden, aber das sind immer noch Kämpfe. Ja, also sie wird dir das Kind nicht komplett entziehen können, aber jeden Tag wirst du ihn wahrscheinlich nicht mehr sehen. Wenn ich Glück habe, jedes zweite Wochenende. Ja. Aber letztendlich, Thorsten, wird es darauf hinauslaufen? Ich meine, du hast ja schon den Schritt getan. Du hast dich ja schon auf eine andere Frau eingelassen. Ja. Meinst du, dass deine Freundin, mit der du 7 Jahre zusammen bist, meinst du, dass die was wittert? Ob die bitte was? Ob die was wittert, dass da eine andere Frau ist? Nee, bis jetzt nicht. Wie ist denn so die Stimmung bei euch zu Hause? Ja, geht so. Ja, nicht besonders toll und nicht besonders schlecht. Ja. Könnte ich sagen, sachlich ist die Stimmung? Ja, genau. Mhm. Und es gibt auch keine Zärtlichkeiten mehr? Ja, wir nehmen uns vielleicht mal einen Arm oder so. Okay, aber... Da läuft gar nichts. Beklagt sie sich zum Beispiel, dass ihr nicht mehr miteinander schlaft, oder will sie das auch gar nicht mehr? Nö. Weil als zu dem Zeitpunkt, wo noch was lief, ist was gelaufen, weil es von mir ausging. Mhm. Und wenn du immer wieder quasi um Zuneigung und um Sex betteln musst, dann hörst du irgendwann auf damit. Ja, fürchterlich. Ist auch. Ich kam mir so schäbig dann immer dabei vor. Ja, ne? Es ist auch so demütigend. Das sind nur noch diese 0815-Nummern gewesen, am besten das Licht aus. Und dann wollte ich dann auch nicht mehr irgendwann. Ja. Sie lehnt alles ab, um es nochmal klarzustellen. Ja. Paartherapiegespräche. Wenn du mit der Thematik anfängst, was ist ihre erste Reaktion? Ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Und ach, das hilft eh alles nichts, das bringt alles nichts. Mhm. Also die zieht sich komplett zurück? Total. Und mauert und betoniert? Ja. Ja. Also ich habe sogar schon mit ihrer besten Freundin gesprochen und die weiß jetzt natürlich nicht, dass ich eine Affäre habe. Mhm. Aber, Also Thorsten, bei allem großen Verständnis wirklich für deine Gefühle für dein Kind, da müssen wir gar nicht drüber reden, finde ich dennoch, dass du dein Leben klarer ordnen musst. Ja. Und zu dem klaren Ordnen gehört, dass du aus dieser furchtbaren Beziehung raus musst, wenn das auch hochdramatisch wird. Lass dich gleich richtig beraten von einem Juristen, welche Rechte du hast, damit du nichts falsch machst. Und dann muss sich das finden. Es geht ja um dein Leben. Du bist erst 31 Jahre alt. Du kannst ja nicht mit der Frau jetzt die nächsten, dein Junge ist 2,5 Jahre alt, du kannst ja nicht die nächsten 16 Jahre mit der Frau verbringen. Ja, der Gedanke, der ist schrecklich. Grauenhaft ist das, grauenhaft. Und ja. Du kannst auch nicht irgendwie parallel heimlich eine Beziehung haben. Das ist auch schrecklich. Das ist auch für deine neue Beziehung schlimm. Ja. Da wirst du durch müssen, so wie viele, viele Männer da durch müssen, die in einer solchen Lage sind. Aber ich habe auch Angst davor, wenn ich mich von ihr trenne, dass sie dann auch irgendwo wieder in die Depression abrutschen, dass das Ganze dann sich auf mein Kind wieder niederschlägt. Ja, da musst du, ja. Ich da sein kann. Ja, klar, ja, ich weiß. Aber da musst du halt ein Auge auf dein Kind haben und wenn es zu schlimm wird, dann muss das Jugendamt eingeschaltet werden, dass das Kind zu dir kommt. Ich meine, das sind alles komplizierte Sachen, die da vor dir liegen. Nur aus Angst, dass sie eventuell wieder noch stärker depressiv werden könnte, nur deshalb bei ihr zu bleiben, das geht auch nicht. Das geht nicht. Also es, wie man das dreht und wendet, du musst den Schritt in diese Ungewissheit mit all den Gefahren, die damit verbunden sind, musst du tun. Okay. Bin auch sicher, dass irgendwann, wenn dein Junge mal älter ist und du dich mit ihm darüber unterhältst, dass er dir genau sagen wird, ja, das war richtig, was du damals gemacht hast. Aber du musst dich natürlich um ihn kümmern, du musst ein Auge auf ihn haben, aber das hast du, brauche ich dir gar nicht zu sagen. Soll ich ihr denn, wenn ich ihr sage, das ist Ausschlussverbot, dass ich gehe, soll ich ihr dann sagen, dass ich eine andere habe? Oder soll ich das erstmal weglassen? Würde ich erstmal weglassen. Das wird schon heftig genug für sie sein, dass du gehst und dann das macht ihren Zorn noch größer. Das kannst du ja in ein paar Monaten erzählen, dass du eine neue gefunden hast. Wie lange bist du jetzt mit der neuen in Verbindung? Warte. Wie? 2 Monate. Ja, komm, schwamm drüber. Trenn dich erstmal von der Frau. Nach dem Motto, ich kann so nicht mehr leben. Du sagst das so, schwamm drüber. Wenn du mich vor 2 Jahren noch gefragt hättest, zum Beispiel jetzt fremdgehen, du welche einen erzählt, ich finde, das ist eigentlich eine Riesensauerei. Ja, natürlich. Nein, nein, aber schwamm drüber meine ich in dem Sinne, was sollst du ihr das jetzt noch aufs Butterbrot schmieren? Das ist eine unnötige Verletzung, die überhaupt nicht großartig weiterführt und es birgt die Gefahr, dass sie, da sie nicht sehr berechenbar ist, dass sie noch wütender auf dich ist. Ja. Du schadest niemandem, wenn du das verschweigst. Okay. Du kannst ihr dann, wenn du dich getrennt hast, sagen, ich habe jemand Neues kennengelernt und Schluss aus. Okay, dann mache ich das. Ja. Thorsten, toi toi toi, alles Gute wünsche ich dir. Vielen, vielen Dank, ja. Sehr gerne, alles Gute. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Und hier ist Boris, 26. Guten Morgen, Boris. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Boris. Hi. So, was? Weswegen rufst du mich an? Und zwar, ja, mein Thema ist, dass ich mein Leben um 180 Grad gedreht habe. Also, ich habe früher sehr viel mit Drogen zu tun gehabt. Welche Drogen? Speed, Ecstasy und Gras. Ne? Ja. Also, ich habe das auch verkauft und selber auch konsumiert. Ja. Und bei mir war es halt so schlimm, ist es dann mittlerweile dann geworden, dass ich ich hatte damals 77 Kilo, ich bin 1,80 groß, ne? Mhm. Und durch diese Drogen bin ich dann halt auf 59 Kilo runtergefallen. Mhm. Also ich hatte auch wirklich Muskelschwund und was man sich nicht alles vorstellen kann. Wie viele Jahre hast du denn diese Drogen konsumiert? Angefangen habe ich mit 21 circa. Ja. Aber da hat es noch langsam angefangen, ne? Also mal probiert, so mit Gras, ja. Und so. Und in der Höchstphase richtig heftig das Zeug reingeworfen? Ja, also nachher ist es so gewesen, dass ich in der Woche vielleicht 2 Tage geschlafen habe. Mhm. Ja, und also ich bin da in so ein tiefes Loch gefallen, ich habe das auch gar nicht realisiert. Hast du diese Drogen, die du gerade genannt hast, hast du die gemixt eingenommen? Ja, alles durcheinander. Boah. Wenn ich von dem einen runtergekommen bin, ne, dann habe ich das andere genommen, damit ich dann wieder ein bisschen wach bleiben kann. Mhm. Das hat dann immer so gewechselt und nachher bin ich in so ein Loch gefallen, ich habe mich von allem abgeschottet. Ja. Ich bin nach Partys und so, nach 3 Tagen wach, bin ich nach Hause gegangen, Türe zu, Telefon nicht dran gegangen, Freunden abgesagt und nur vom Rechner gesessen. Mhm. Und dann irgendwann ist es dann so weit gekommen, dass mich dann wohl jemand verpfiffen hat, ne? Mhm. Und Ja, dann auf einmal stand die Polizei bei mir. Oh, und du hattest auch Zeug zu Hause? Ja, jede Menge. Also jede Menge. Etwas mehr wie 800 Gramm waren es. So, das heißt für mich, da folgte Knastaufenthalt, oder? Ganz genau. Und da bin ich jetzt bis heute noch, ja. Du bist heute? Du rufst jetzt aus dem Knast an? Ja. Oh. Der offene Vollzug ist das. Also hier ist normalerweise Telefonieren auch verboten. Ich wollte gerade sagen, das darf man nicht. Du hast ja ein Handy in der Zelle. Ja, richtig. Ja. Ich hoffe auch nicht, dass jetzt irgendein Wärter eins live hört. Wie lange sitzt du im Knast und wie lange musst du noch sitzen? Also ich bin am 4.3. bin ich hier rein, ne, und ich muss bis Mitte Oktober noch. 4.3. bis? Also es war, ja. Also 4.3. in diesem Jahr bist du reingekommen, im März? Ja, richtig. Und musst bis Oktober? 7 Monate sind insgesamt, genau. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich hatte, das war meine allererste Strafe gewesen. Ich bin vorher noch nie aufgefallen bei der Polizei oder so. Und es war auch erst die Überlegung, ob ich Bewährung kriege, aber jetzt sag mal, okay, jetzt sag mal, wenn du so drauf warst und dann in den Knast kommst, musst du doch erstmal die Hölle durchgemacht haben, entzugsmäßig, oder? Ja, das sagen mir auch viele, ja, aber ich weiß nicht, also ich habe mich nicht wirklich als süchtig empfunden. Also in dem Augenblick realisiert man das gar nicht, dass man wirklich davon abhängig ist, ne? Ging es denn von heute auf morgen, dann, als du dann keinen Zugang mehr zu Drogen hattest, ging es einigermaßen körperlich? Es ging, man hatte natürlich auch irgendwo das Bedürfnis, na komm, jetzt mal wieder schön Party machen und so, und so, wie schön die Zeit doch war und bla. Okay, aber du hast es ausgehalten. Ich hab's ausgehalten, auf so, jeden Fall. So, jetzt sagst du mir, du hast dein Leben um 180 Grad gedreht, bist aber erst seit dem 4.3. im Knast, das ist ja noch nicht lange. Mhm. Was ist jetzt Sonderbares passiert? Was hat den Schalter umgelegt? Also, draußen hat man mir das nicht gesagt, ne? Also ich habe selber auch nicht gemerkt. Ich habe ja wirklich super krass abgenommen, ne? Also auf 1,80 Meter, 59 Kilo kannst du dir ungefähr vorstellen, wie ich ausgesehen habe, ne? Käseweiß, ne? Natürlich nie vor die Tür gegangen und so. Ja. Ja, und dann irgendwann halt, wo ich hier reingekommen bin direkt, kamen dann halt einige Leute auf mich zu und haben mich angesprochen. Hör mal, wie siehst du aus und so? Was machst du so irgendwie, bist ein Junkie und so, bla bla bla. Und dann ist mir das nach der Zeit, wo immer mehr Leute zu mir kamen und gesagt haben, hör mal zu, wenn du irgendein Problem mit Drogen hast oder sowas, ne, dann hol dir Hilfe oder so. Und dann irgendwann hat es einen Klick gemacht bei mir, weißt du? Gab es denn, ich meine, wir müssen uns nichts vormachen, man kriegt in Gefängnissen leider Gottes alles. Gab es die Versuchung, ja, dass du dir im Gefängnis irgendwas besorgen hättest können, lassen? Der Gedanke war da. Also da bin ich ehrlich, der Gedanke war schon da, aber es war mir einfach zu riskant. Also ich bin im offenen Vollzug, ne, und ich hatte einfach Angst, dass ich die ganze Lockerung hier verliere. Ne? Verstehe. Vielleicht kurz mal eben nebenher erklärt. Offener Vollzug heißt genau? Das heißt, also man darf von hier aus arbeiten gehen draußen, ne? Das tust du jeden Tag? Ich habe das gemacht, bis vor 3 Wochen ungefähr. Weil mein Chef hat jetzt keine Baustellen mehr hier in der Umgebung und das wäre dann zu weit weg. Also ich darf 15 Stunden am Tag raus für die Arbeit. Also du arbeitest auf dem Bau? Ja, richtig. Genau. Was machst du da? Umwelttechniker. Also das hast du gelernt auch? Das ist kein ausgelernter Beruf. Ach so. Also das kann man nicht lernen. Ah ja, okay. So, das heißt offener Vollzug, dass man rausgeht zur Arbeit und kommt dann wieder zurück und geht dann in eine Einzelzelle. Nein, ich liege noch mit einem anderen Spannmann bei mir. Ach so, der... Also wir liegen zu zweit, ja. Und den störst du gerade nicht, während du telefonierst? Nein, der hört zu. Ach, hört zu. Der guckt deine Sendung auch immer, ja. Ah, verstehe. Aber alles ist streng untersagt, dass man so, also im Fernsehen und Radio darf man haben in der Zelle, ja, aber natürlich. Ein Handy natürlich nicht. Ja, das darf man haben. Ja. So, jetzt ist da was passiert. Genau, ich bin aufgewacht. Eine Veränderung. Richtig. Ja, genau. Ja. Also das, was ich mir vorher, ich hatte ja vorher, wie schon gesagt, ich habe das selber gar nicht realisiert. Mhm. Also ich habe mir das jetzt mal alles nochmal Revue passieren lassen, wie ich da wirklich drauf war. Ne? Mhm. Also 13, 14 Stunden wirklich vom Rechner gesessen, also bloß nur auf dem Stuhl. Ich habe mir das mal aus der Vogelperspektive, weißt du, in meinem Kopf vorgestellt, wie das aussieht, wenn jemand 14 Stunden wirklich auf dem Stuhl hockt. Ja, was hast du denn gemacht vor dem Rechner? Ja, alles Mögliche. Ich habe gechattet, ich habe Ballerspiele gespielt. Also einfach nur sich zugedröhnt. Richtig, genau. Ja. Und währenddessen auf Drogen gewesen? Ja, ja. Mhm. Aber extrem. Was glaubst du denn, wieso du da so reingeraten bist? Woran lag das? Ja, das die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Also, die ist wichtig, die Frage. Ja, ich nehme mal an, dass es, also angefangen hat es ja einfach damit, dass ich halt Leute kennengelernt habe, die das schon gemacht haben. Mhm. Und dadurch, dass ich es dann halt irgendwann mal probiert habe und dann fand ich das gut und habe ich gedacht, oh, komm, dann nehme ich mal das und dann versuche ich das mal aus und irgendwie hat mir das schon gefallen, so, ne? Und so kam eins zum anderen. Wie bitte? Ich sage, und so kam eins zum anderen. Genau, richtig. Ja. Boris, ja, und wenn man sich versieht, hängt man da drin. Ne? Absolut, absolut, hast du recht. Da hast du recht. So, ich finde natürlich jetzt die Einsicht gut, die du da gewonnen hast. Wichtig ist natürlich, dass du das auch im Alltag, wenn du im Herbst rauskommst, dass du es dann auch knallhart durchziehst. Ja, das, definitiv. Das ist also wichtig. Das musst du dir in deinen Kopf jetzt reinhämmern, musst du das. Ich sehe ja jetzt schon Fortschritte auf jeden Fall. Also ich habe ja jetzt schon seit über 2,5 Monate beziehungsweise 3 Monate jetzt fast schon gar nichts mehr genommen. Also das Gewicht geht wirklich hoch. Ich habe die 70 Kilo wieder. Sehr gut. Ich mache hier Kraftsport. Ich spiele Fußball hier drin und so. Viel Ablenkung ist wichtig. Ne? Kannst du denn danach perspektivisch wieder in deinen Job gehen im Herbst? Ja, definitiv. Also mein Chef hat mir das schon versichert. Der hat gesagt, wenn du rauskommst, mach dir keine Sorgen, ne? Hast du denn sofort wieder bei mir anfangen? Sehr gut. Hast du denn, bevor du in den Knast kamst, auch auf dem Bau gearbeitet? Ja. Und ja, das hast also ich arbeite in dieser Firma schon seit über einem Jahr. Mich wundert, dass du das dann kräftemäßig hinbekommen hast. Weil ja, ich hab's teilweise ja auch deswegen nur gemacht, damit ich halt morgens auch aus dem Arsch komme, ne? Mhm. Also wenn ich mal eine Nacht oder zwei durchgemacht habe, ja, dann musste ich mir schon mal ein ganzes Gramm ziehen, ne? Also, damit ich überhaupt auf Touren komme. Wie sieht das denn so aus? Hast du eine Freundin? Nicht mehr. Nein. Nicht mehr. Hast du noch Familie? Hast du Eltern? Ja, meine Mutter. Was sagt deine Mutter zu deinem Werdegang bisher? Ja, also ich sag mal so, ich bin da wirklich stolz drauf. Also meine Mutter, die hält echt bis zuletzt an mir fest. Ne? Also auch jetzt, wo ich jetzt in den Knast gekommen bin und so. Wenn ich Wochenende nach Hause darf, ich kann zu meiner Mutter gehen, die kocht. Und sehr gut. Das ist schon eine Hilfe. Die halt auf jeden Fall zu mir. Ja. So, Boris, weißt du was du dir in dein Gehirn reinbrennen musst? Mhm. Nie wieder Knast. Ja, richtig. Das Erste. Aber ich bin irgendwo auf einer Seite auch dankbar, dass ich hier bin. Ja, weil gut, ich weiß nicht, ob ich es sonst geschafft hätte. Genau, ja. Also nie wieder Knast ist das Erste. Und das Zweite ist nie wieder Drogen. Du hast gesehen, wie die Drogen dich fertig machen. Ja, die können dich komplett fertig machen. Die können dich sterben lassen. Also ich kann auch wirklich jedem davon abraten. Jeder, der denkt, ich habe das im Griff, ne, ich kann das kontrollieren. Ja, ja. Es ist wirklich nicht so. Also irgendwann kann man es nicht mehr. Es scheint trübt. Ja. Genau. So, Boris, grüß deinen Kumpel herzlich von mir. Ja, und der wollte auch noch einen Gruß loswerden, ja, wenn das möglich ist. Okay, aber erst zu dir noch. Und dann hoffe ich, dass du jetzt gut durch die Zeit kommst bis zum Herbst und dann einen richtigen guten Neustart hinlegst, wenn du draußen bist. Und ja, hoffe ich. Das ist ein neues Leben, was dann anfängt. So, gib mir mal ganz schnell deinen Kumpel. Ja, okay, klar. Tschüss, Boris. Ja, tschüss, Domian. Ja, nimm mal die Kopfhörer ab. Der Domian, jetzt kannst du deinen Gruß loswerden. Ja. Ja, hallo, hier ist der Granato. Ich wollte noch die Tatjana grüßen. So, das haben wir heute mal durchgehen lassen. Alles Liebe euch beiden. Tschö. Tschüss. So, und gleich geht's weiter mit Alex. Und Axel, nee, nicht Axel, Alex ist 19 Jahre. Guten Morgen, Alex. Guten Morgen, Domian. Alex, um was geht's bei dir? Mir geht's darum, ja, ich bin momentan in einer verzwickten Situation. Erzähl. Und zwar, ja, ich bin ein Junge, ich bin 19 Jahre, aus Aachen. Mhm. Und ich habe eine Beziehung zu meinem Vater abgebrochen. Du hast die Beziehung zu deinem Vater abgebrochen? Nein, eine Beziehung, die ich mit jemandem geführt habe, für meinen Vater, habe ich abgebrochen. Ach so. Mhm. Warum? Weil mein Vater gegen diese Beziehung war. Was war denn mit dem Mädel? Ja, genau da liegt das Problem. Ich hatte keine Beziehung zu einem Mädchen, sondern eine Beziehung zu einem Jungen. Ach so. Ja. Wie lange? Ja, über 2 Monate ungefähr. Und das hat er dann mitbekommen? Ja, ich habe es ihm versucht zu sagen, obwohl ich genau wusste, dass er nicht gut darauf reagieren wird. Lebst du denn alleine bei deinem Vater? Nein, wir wohnen schon noch zusammen, alle. Meine Mutter, mein Vater und ich. Aber deine Mutter wäre das egal gewesen, oder war das egal? Ja, sie hat sich nicht so dazu geäußert. Also sie steht da eher hinter mir als mein Vater. Okay, so, dann wusste der Vater Bescheid. Ja. Und dann, was war da? Was hat er gesagt? Also in dem Moment, wo ich es ihm dann gebeichtet habe, ich habe es ihm halt beichten müssen, weil er hat mich einmal mit meinem Freund dann gesehen, als ich mit ihm unterwegs war. Mhm. Er hatte dann gefragt, weil er kannte ihn halt nicht aus meinem Freundeskreis, hat dann gefragt, wer das ist. Ich habe es erst versucht zu verheimlichen, aber ich konnte ihn ja irgendwann auch nicht mehr anlügen. Verstehe. Und als er es dann rausbekommen hat, ja, hat er sehr hart reagiert. Das hätte ich so nicht erwartet. Erzähl's mir, wie hart hat er reagiert? Also er hat gesagt, dass er keinen schwulen Sohn in die Welt gesetzt hat. Und dass, wenn ich weiter diese Schiene fahre, dass ich für ihn gestorben bin. Das war ein sehr harter Streit für die ganze Familie. Finde ich auch. Mhm. So, und dann hast du dich von deinem Freund getrennt. Genau, und habe für meinen Vater dann auch versucht, mich wieder Frauen zu nähern und habe dann auch wieder eine Beziehung zu einer Frau angefangen, die aber nicht gehalten hat. Alex, mhm. Ich wollte gerade was Böses zu dir sagen. Warum? Ich wollte erst zu dir sagen, du Waschlappen. Warum? Weil du nicht zu dir stehst und zu deinen Gefühlen. Und ja. Auch der Vater hat nicht das Recht, dir so etwas zu verbieten. Was ist das für ein Kerl? Ja, Ja, erzähl, sag. Ja, er ist ja kein schlechter Vater in dem Sinne. Er ist ja nicht schlecht, er war immer ein super Vater, einen der Besten, den man sich vorstellen kann. Okay, in der Beziehung ist er schlecht. Ja, in der Beziehung ist er schlecht, konservativ, ich weiß es auch nicht. Was hast du denn deinem Freund gesagt? Ja, ich habe erstmal das erzählt mit meinem Vater. Und naja, dass es einfach nicht mehr so weitergehen kann, dass ich nicht mit dieser Schande dann leben kann, auch meinem Vater gegenüber. Ja. Und auch, ich bin nicht jemand, der so 100% dahinter steht. Ich schäme mich ein bisschen dafür, weil es ja schon eine Abnormalität ist. Würdest du von dir aus sagen, dass du rein schwul bist oder bisexuell? Ja, das ist... Deswegen bin ich so bewusst, ich weiß es nicht. Also ich fühle mich zu Männern hingezogen und klar, habe auch eine Beziehung gehabt, aber ja. Ich fühle mich nicht zu Frauen hingezogen, aber ich bin immer noch der Meinung, dass es so nicht sein sollte. Mann und Frau. Ich verstehe. Du hast dich deinem Vater gebeugt, weil du im Prinzip so eigentlich so ähnlich denkst wie er. Ja, aber genau, und ich kann es halt selber nicht verstehen, was da mit mir los ist. Gefühle kann man nicht einfach so untergraben. Eben, Alex. Ich meine, wir leben ja heutzutage in einer Zeit, wo so schwule und lesbische Beziehungen ja relativ normal geworden sind. Mhm. Aber verrufen ist man trotzdem noch irgendwo. Ja, schon. Aber du weißt, dass viele, viele Prominente aus Showbusiness, Politik und Sport, weiß ich, überall gibt es Lesben und Schwule. Ja, und das ist auch Hammer, dass die sich da so einfach auch outen und dass das auch akzeptiert wird. Das super ist das. Super, also ehrlich, für die heutige Zeit, vor 50 Jahren hätte sich das keiner träumen lassen. Ach, weißt du, sagen wir mal 20 Jahre, da war, also als du gerade so geboren wurdest, vor 19 Jahren, war das noch alles sehr schwierig in Deutschland. Ja. Das hat riesen Fortschritte gemacht. Ich finde nicht gut, wenn du mit den Begriffen abnormal oder anormal redest. Ja. Ich finde, man muss es einfach akzeptieren als Teil des Lebens und Teil des Menschseins. Das ist, ja. Und dass es nur entscheidend ist, was man fühlt. Und wenn ein Mann einen Mann liebt, dann ist das richtig. Und wenn eine Frau eine Frau liebt, ist es auch okay. Entscheidend ist, dass die Liebe ehrlich ist. Ja. Das finde ich entscheidend. Alles andere ist völlig Schnuppe. Aber ich meine, man fährt als Schwuler, wenn ich das so sagen kann, nicht einfach. Man fährt nicht leichter, man hat es ganz im Gegenteil, man hat es schwerer. Ja, man hat es immer noch ein bisschen schwerer, klar. Aber ja, dann musst du nun auch mal durch. Ja. Das ist so. Was hast du gesagt? Von wo rufst du an? Aachen. Aachen, na gut, da wohnst du in der Nähe von Köln. Köln ist das Paradies für Schwule, also bist du nicht weit weg vom Paradies. Ja, obwohl ich mich ganz bewusst auch von den Leuten, die man als Tunken bezeichnet, okay. Abgrenzen würde. Absolut, ist auch mein Ding, verstehe ich völlig. Mhm. Darum geht's auch gar nicht. Es geht einfach darum, um dein Herz geht's im Moment. Um was du empfindest. Und du warst in diesen Jungen verliebt. Mhm. Hat es dir denn nicht das Herz geblutet, als du dich von dem getrennt hast? Doch, ich habe es dann auch auf die Schiene gemacht, dass ich wahrscheinlich mich doch geirrt hatte in diesen Gefühlen, um den Jungen halt wegen meinem Vater und dazu ich meinem Vater dann auch recht gegeben habe in dem Jungen seinen Augen. Einfach damit es vielleicht für ihn einfacher ist, einfach mal die Schiene zu fahren. Ich will jetzt auch nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich verabscheue dich auch irgendwie, da du ja auch schwul bist. Aber für dich war es trotzdem schmerzhaft. Ja, für mich war es umso schmerzhafter. Mhm. Und dann hast du dich wirklich nur, um deinem Vater zu gefallen, dich auf eine Beziehung mit einer Frau eingelassen? Ja. Komplett gescheitert ist. Ja, weil es ist so eine Situation gewesen, die sehr abstrus war. Also es war eine heikle Situation. Ich hatte mit meiner Freundin, als ich mit ihr schlafen sollte, oder bei den Annäherungsversuchen mit ihr geschlafen, habe ich sie ja anal befriedigt, habe das versucht und habe dabei dann an einen Mann gedacht. Und das fand sie natürlich nicht so toll. Es war für sie. Aber hast du ihr das gesagt, dass du an einen Mann gedacht hast? Nee, das hätte ich ihr nicht antun können. Ja, aber wieso? Du sagst, sie fand das nicht so toll. Ach, diese Analnummer fand sie nicht so gut. Ja, oder? die Analnummer fand sie nicht so toll. Verstehe. Das hätte ich ihr nicht antun können. Ich glaube, das ist für eine Frau die größte Beleidigung, wenn ein Mann an einen anderen Mann denkt, während er mit ihr schläft. Na gut, aber sie wusste das ja nicht. Ja, das wusste sie nicht. Ja. Was ist das für eine Familie, aus der du kommst? Ist das eine sehr christlich oder kirchlich geprägte Familie? Eigentlich nicht. Also sie sind schon sehr offene Menschen. Also aber sonst sehr konservativ, schon der Vater. Ja, der Vater ist halt konservativ ist ja immer so eine Sache. Und mein Vater ist auch moderner. Also ist jetzt nicht der ältere Herr, der nur noch nach der alten Schule fährt. Aber schwul ist in seinen Augen inakzeptabel. Was macht denn dein Vater vom Beruf? Ja, mein Vater macht nur Nebenjobs, also ist jetzt arbeitslos. Okay. Und hast du noch Geschwister? Ja. Was? Zwei Brüder. Wie alt sind die älter als du, jünger? Ja, einer ist älter und ich habe drei Geschwister. Also der eine ist älter, der ist jetzt 24 und mit dem kann man auch besser über sowas reden. Und der andere ist dann halt 12 und einer ist 2 Jahre alt. Okay, das ist noch ganz klein. Du hast also, wenn dann nur ein bisschen Rückhalt von dem 24-jährigen Bruder bekommen, sonst von der Mutter eigentlich auch nicht. Die hat sich da rausgehalten. Ja. So alles. Um auch nicht in den Konflikt mit meinem Vater dann auch zu geraten. Ja. Was machst du? Bist du noch Schüler? Ja, ich bin noch Schüler. Ich habe jetzt Schule beendet mit 19 und bin jetzt auf einer Suche nach einer Ausbildung. Ja. So, Alex, ich finde Folgendes. Du musst jetzt deinen Weg gehen. Und ich finde, dein Weg ist auf jeden Fall, dass du dich auch, sagen wir es mal so, offen, das andere kann man ja später dann klären, dass du dich auch in Männer verlieben kannst und dass du gerne Sex mit Männern hast. Das ist offensichtlich dein Weg. Ja. Und das gehört auch zur Normalität des Menschseins dazu. Es ist eine Minderheit, okay, aber es ist auch gehört auch zu Menschen dazu. Sonst ist es einfach so. Ich meine, es gibt zwei Arten von Geschlechtern, männlich, weiblich. Normalerweise sollte ja männlich nur mit weiblich, aber dass es irgendwann anders kommt, war vorher zu sehen. Ja, okay. Das ist halt so und das ist dann auch egal. Entscheidend ist immer nur, das Wichtigste ist immer, dass man ehrlich ist und dass man liebt. Und wen man liebt, ist völlig wurscht. Ja, wenn man ehrlich liebt, ist es völlig egal, wen man liebt. Das ist wichtig. Man muss lieben können und man muss ehrlich sein. Ich finde, dass du das für dich erstmal wirklich, wirklich so klären musst, dass du dich auch annimmst. Du bist Alex, du bist 19 Jahre alt und du stehst nun alt auch auf Jungs. Und das ist gut so, wie Herr Wurvereiding, Berlin, der regierende Bürgermeister, mal gesagt hat. Ja. So. Und dann musst du deinen Kampf gegen deinen Vater führen. Und wenn der Kerl so hart ist, dann musst du ausziehen. Das ist dein Emanzipationskampf zu Hause auch. Und wenn der dich verstößt, dann soll er dich verstoßen. Es ist ein Trauerspiel, wenn der Vater dich verstößt, weil du einen Jungen liebst. Genau. Ich meine, das ist ja so eine Sache. Der Traum wäre natürlich, dass man so da rausgeht, dass man einen Jungen lieben kann und trotzdem mit dem Vater in Frieden leben kann. Das würde ich mir auch wünschen, ja. Genau. Aber das würde ich mir für dich wünschen. Aber vielleicht kannst du das auch erst erreichen, wenn du das ist manchmal so. Manchmal muss man erst hart kämpfen, um im Frieden mit anderen Menschen leben zu können. Und im Endeffekt, vielleicht am Ende müsste man sich dann doch entscheiden. Wenn es dann leider so kommt, dann kommt es halt so. Ja, und dann musst du dich für dein Ich entscheiden. Und wenn dein Ich schwul ist, dann ist das gut. Und dann musst du das machen. Ich meine, es geht ja auch in dieser Situation eigentlich eher um mich und nicht so um die Bedürfnisse meines Vaters. Absolut. Weißt du, Alex, das alte Lied, was ich in diesem Zusammenhang immer sage, als liebender Vater muss man nur das Beste für seinen Sohn wollen. Und wenn der Sohn sagt, ein anderer Junge ist für mich das Beste, muss ich das als Vater akzeptieren. Ja. So, und mehr gibt es nicht zu diskutieren. Das ist dein Leben. Und dein Glück, deine Zukunft. Vollkommen recht. So, Junge, da musst du jetzt kämpfen. Ja, ich werde es versuchen. Und lass die Finger von den Frauen, wenn du keinen Bock auf Frauen hast. Das führt ja auch im Endeffekt zu nichts. Ja, genau, sehe ich auch so. Dann wünsche ich gutes Gelingen und alles Gute. Ja, tschüss, Alex. Tschüss, Alex. Tschüss, Alex. Tschüss, Grüße nach Aachen. Tschüss. Jo, mach ich. Tschüss. Tschüss. 1.50 Uhr haben wir gleich. Und ich bin verbunden mit Daniel. Daniel ist 32. Morgen, Daniel. Ja, schönen guten Morgen. Ja, Daniel. Um was geht's denn bei dir? Um das Thema von gestern. Aha. Ja. Und zwar habe ich abgeschlossen, sag ich mal, mit einem Berufszweig, Callcenter. Du hast abgeschlossen mit dem Callcenter? Also du hast keinen Bock mehr auf Callcenter? Richtig, richtig. Wie lange hast du in so einem Ding gearbeitet? 6 Jahre. 6 Jahre? Mhm. War nicht gut? Na, ich sag mal so, es war gut, wie sagt man, rauf und runter, ne? Gute und schlechte Zeiten. Was war das Schlechteste denn daran? Das Schlechte daran war nachher, dass man halt Abmahnungen gekriegt hat. Ich persönlich nicht, weil ich zu gut war. Aber man hat es mitbekommen, wenn die Leute wenig schreiben, ne? Scheine schreiben. Verstehe nicht, wenn die Leute wenig schreiben, hast du Abmahnungen bekommen? Was heißt das? Nee, ich meine, wenn die Leute jetzt zum Beispiel wenig Aufträge gebracht haben. Ach so, ja. Hat sich denn das Callcenter so abgesichert? Weil die müssen ja auch einen Kündigungsgrund haben, ne? Ja. Intern. Ja, dann haben halt die Mitarbeiter praktisch dann Abmahnungen unterschreiben müssen, ne? Lass uns mal ein bisschen erklären. Was war denn das für ein Callcenter? Was war denn deine Aufgabe da? Ja, die Aufgabe war halt praktisch Gewinnspiele zu verkaufen. Gewinnspiele zu verkaufen? Mhm. Wie habe ich mir das vorzustellen? Da ruft man irgendwo an und was erzählt man den Leuten dann? Ja, ich sag mal so, Adressen und so war ja nur alles da. Mhm. Ja, ist ja Fakt, weil kommen die ja mal im Fernsehen bei bestimmten anderen Sendern. Kann man ja da einkaufen, ist ja bekannt. Und ja, dann ist es halt so, dann fängt man halt normal an mit... Also man ruft ja wildfremden Menschen an? Nee, wildfremd sind die nicht. Die haben sich registrieren lassen, zum Beispiel im Fernsehen, und wollten vielleicht mal eine Reise gewinnen. Ach so, ja gut, okay. Na gut, aber für dich sind die fremd? Ja. Gut, ihr seid so. Dann irgendwie an die Adressen oder Telefonnummer gekommen, verstehe ich. Mhm, mhm. So, da rufst du an und sagst, hier ist so und so. Und was bietest du denen dann an? Oder hast du denen dann angeboten? Na, erstmal die Reise praktisch, ne? Oder das, was halt angefallen ist. Mhm. Ja, und dann im Anschluss praktisch noch ein Gewinnspiel, ja, wo sie dann halt nichts gewonnen haben. So wie es dann halt auch aufgeschlüsselt wurde bei Ulrich Meyer. Also, das heißt, die haben gar keine Reise gewonnen. Das, doch, die Reise, das ist offiziell, die haben sie schon gewonnen. Ist halt dann nur, nicht in der Saison. Ja. Es hat ja wohl alles heutzutage mit Geld zu tun, ne? Also irgendeine kleine Reise, die eine pupsige kleine Reise haben die gewonnen. Eine Reise, man muss aber dann praktisch noch vieles dazu bezahlen. Ach so, also kann man sagen, so richtig Beschiss. Ja. Ja. Und dann musstest du denen noch zusätzlich irgendein noch was andere. Ein Gewinnspiel noch verkaufen, richtig. Ich verstehe das nicht so richtig. Was heißt das? Wie verkauft man jemandem ein Gewinnspiel? Ja, dann fängt man halt an und praktisch Leitfaden und dann geht man halt sein Ding durch und man bietet dir noch was an für 50 Euro oder so, ne? Ach so, die müssen dann nochmal 50 Euro zahlen, in der Hoffnung, dass sie dann noch was anderes gewinnen. Richtig, aber die Leute sind ja so begeistert schon, weil, weiß ich nicht, wenn ich dich jetzt anrufe oder so, sag ich mal, du hast ein Gewinnspiel mitgemacht und ich rufe dich an und sage, ja, hier, Jürgen, hast eine Reise nach Zypern gewonnen. Oh ja, das ist sicherlich toll. Bin ich schon mal in guter Stimmung und dann sage ich, okay, machen wir das andere Gewinnspiel auch noch und schon hast du mich in der zweiten Falle drin. Richtig, weil ich dann sage, dann noch ein bisschen Taschengeld für die Reise oben drauf, ja. Ich verstehe. Dann hast du also 6 Jahre Leute betrogen, kann man das so sagen? Nee, kann man nicht die 6 Jahre komplett durch. Ich sag mal, ich habe mal gut angefangen mit SKL, NKL. Ja. Kennst du ja noch die Schiene mit Günther ja auch. Ja, genau. Mhm. So, und das war ja eigentlich noch nicht so verrufen. Ja. Ja, durch irgendwelche anderen Callcenters war das verrufen, weil sie halt schon irgendwelche Bankdaten und sowas da hatten, ja. Also ja. Das, was ihr da gemacht habt, was du, wie es gerade geschildert hast, das war juristisch doch auch nicht sauber, oder? Na doch, ich sag, naja, so haarscharf. Ich sag mal so, du hast man sitzt halt mit ENB im Knast, nicht ich, aber der Arbeitgeber, ne, sag ich jetzt mal so. Mhm. Ja, und das hat man dann auch so erkannt und ich kann auch eine Lanze brechen zu anderen Mitarbeitern, ich kann nur sagen, umso länger wie man da raus ist, ich meine, man fühlt sich immer wohl, Geld kommt, ja. Okay, sagen wir so, wenn es juristisch, kann ich es nicht wirklich beurteilen, aber wenn Akte X sich damit beschäftigt hat, war da sicher vieles auch schon schief, aber moralisch ist es natürlich eine ganz große Sauerei. Weil du die Leute einfach ausgenutzt hast und deren Freude ausgenutzt hast, deren Unbedachtheit ausgenutzt hast und so weiter. Hast du oft ein schlechtes Gewissen gehabt? Ich sag mal so, am Anfang hat man nur das Geld gesehen, ja. Hast du denn gut verdient da? Ja. Wie viel verdient man denn da im Monat? Es kommt drauf an, was man verkauft hat. Also ich bin bei 6 Stunden mit 1.500 Euro manchmal nach Hause gegangen oder teilweise. Wie, nach 6 Stunden Arbeit schon so viel? Nee, 6 Stunden Vertrag praktisch, also am Tag. 30 Stunden Woche. Ach so. Mhm. Ja, und ich meine, wisst nicht, okay, wir waren bei den moralischen Bedenken. Da hast du gesagt, jetzt am Anfang nicht so, weil du Geld verdient hast. Nee, am Anfang nicht so. Ich habe es ja nur 6 Jahre gemacht. Man hat ja angefangen mit SKLN-Geld. Damit konnte man sich noch, praktisch... Verstehe, aber die letzte Zeit war es ja schon krass. Letzte Zeit, naja klar, alleine schon durch die Medien. Mhm. Es wurde ja immer alles verrückter. Und wann kam denn dann so das schlechte Gewissen? Das kam dann, wenn man dann mal die Ulrich Meyer da so angeguckt hat, wenn man gesehen hat, oh, das ist ja der Mist, also das verkaufe ich ja hier auch, ne? Mhm. Das heißt, da kannst du manch einen armen Tropf noch weiter in seine Schulden reingerissen haben. Mhm. Zum Beispiel. Ich sag mal, so krass war ich nicht. Ich war schon immer inner, ich habe schon oben abgehorcht. Also sag ich mal, im Gespräch, ob es schon arbeitslos ist oder so, und dann habe ich sein lassen, ne? Mhm. So, wieso kam jetzt die Entscheidung, ich gehe da raus, nach 6 Jahren? Die Entscheidung kam dann praktisch durch einen Burnout. Durch was? Durch einen Burnout? Mhm. Also du konntest nicht mehr, Kraft war weg. Richtig, ging gar nichts mehr. War die Kraft weg, weil du zu viel gearbeitet hast oder weil das doch für dich moralisch verwerflich war? Moralisch verwerflich, und ich hatte dann irgendwie gar nicht Bock mehr. Ich bin eigentlich ein sportlicher Mensch oder so, aber dann ging gar nicht mehr. Ging überhaupt nicht mehr. Und ein Arzt, und der sagt, ja, typisch Burnout. Hat mich gefragt, was haben sie denn jetzt die letzten Jahre gemacht? Ich sah eine 6 Jahre Goldcenter. Und er hat gesagt, na, alles klar, UPA. Seid ihr denn, du hast es gerade so angedeutet, seid ihr denn von euren Chefs da auch sehr unter Druck gesetzt worden, die Leute so geschickt wie möglich zu umgarnen, dass die euch auf den Leim gehen? Naja, was heißt, naja. Na, ihr wolltet ja das Gewinnspiel verkaufen. Richtig. Ne, darum ging es ja. Richtig. Das heißt, ihr müsst doch schon unter großem Druck gestanden haben, dass ihr nun auch die Dinger dann so oft und so viel wie möglich dann loswerdet. Ich sag mal, ich persönlich jetzt nicht unter Druck, weil ich hatte dann meine Schiene immer früher. Mhm. Aber andere Leute, man hat es halt mitgekriegt, ne, dass die halt dann was unterschreiben mussten und so. Und da wurde das dann für mich dann auch schon immer so, fand ich es halt nicht mehr toll, ne? Mhm. Wenn ich dann sehe, dass Leute Abmahnungen unterschreiben müssen, nur wenn sie zu wenig Verkäufe haben. Und das, sag ich mal, macht man einfach nicht, ne? Hast du was gelernt? Naja, ich sag mal so, Straßenbau. Straßenbau. Mhm. So, jetzt bist du draußen aus der ganzen Geschichte, und was arbeitest du jetzt? Jetzt momentan bin ich nochmal in der Findungsphase und will mal gucken, was ich jetzt überhaupt mache. Auf keinen Fall mehr Callcenter, weil der Weg ist... Ist klar, das ist gut. Wohin würdest du ganz gerne gehen? Ich denke mal, war da eine Baubranche praktisch. Ja. Oder vielleicht Personalwesen, irgendwas anderes machen. Ich meine, du bist ja erst 32, du könntest ja auch irgendwie auch noch einen Lehrberuf, du könntest ja noch eine Lehre machen, oder? Lehrberuf, naja, ich sag mal so, ist immer ein bisschen schlecht heutzutage mit, sag ich mal, weiß ich nicht, wenn man eine Lehre anfängt, kriegt man ja wenig Geld, ne? Ja, das ist natürlich die Schattenseite, aber je mehr du gelernt hast, desto besser stehst du irgendwann da. Richtig. Mhm. Ja, stimmt auch, oder? Ja. Wenn du so in der Zeit, als du da gearbeitet hast, Callcenter hat ja wirklich keinen guten Ruf. Wenn du da das so bei Fremden, bei Freunden erzählt hast, wenn die dich gefragt haben, und du sagst, ich arbeite im Callcenter, haben die so ein bisschen abschätzig reagiert, die Leute? Na, das war so halb und halb, ne? Manche, also die meisten haben dann so gesagt, oh, wie kann man sowas machen? Und aber wenn sie dann gehört haben, was man so verdient hat oder so, dann, ja, dass du das so kannst und so bringst, ja. Mhm. Also ich sag mal, die Meinung war verschieden. Ich muss ja mich immer wieder wundern, wenn man dann so einen Anruf bekommt und sagt, ich habe eine Reise gewonnen oder sie haben eine Reise gewonnen. Ich verstehe nicht, da würde ich doch niemals mich nochmal auf ein Glücksspiel einlassen. Da würde ich sagen, okay, Dankeschön, die Reise und tschüss. Nee, es ist ja so, die Daten sind ja neu. Ja, also die haben gestern angerufen und werden dann heute praktisch angerufen, haben die Reise jemand. Das ist ja logisch, dann bist du ja euphorisch. So, und wenn dann noch einer sagt, kostet noch ein bisschen Taschengeld oben drauf, ja, weiß ich nicht, wenn man das mal richtig anstellt, das sagt fast jeder Fünfte ja. Ja, klar, das ist alles Psychologie, ne? Das Ganze. Mhm. Ja. Also Daniel, raus aus diesem aus diesem Dreck, den du da gemacht hast. Das ist wirklich gut, dass du was anderes jetzt angehst. Richtig. Und wünsche dir viel Erfolg bei der Suche und dass du dann bald einen für dich auch befriedigenden Job findest. Das wünsche ich dir. Ich kann nur noch mal sagen, Callcenter ist nicht alles für die, die alle im Hintergrund sind, weil die meisten denken, umso länger wie sie drin sind, es gibt nur noch Callcenter. Ja. Daniel, ich muss los, meine Sendung ist vorbei. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Autogramm bräuchte ich mal noch. Ja, wir rufen dich an wegen der Anschrift in der Technik heute Nacht. Nami Strack, morgen sind wir wieder da. Gute Nacht.